Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So, da wir nur noch 2 Tage haben, dann müssen wir die Karre nach vorne schieben. Was wir lernen da, sind die Methode. Ich hoffe, dass sie dann zu Hause richtig üben und die Methode meistern. Nach der Methode, diese durch die Übung in Sima Bheda brechen von den Grenzen. Diese Metta und so weiter heißen grenzlose Zustände. Und dass es grenzlose Zustände sind, eben wird der Übende verstehen, nur nach der Übung von Brechen von den Grenzen. Grenzlosigkeit kommt nach Brechen von den Grenzen. Deswegen, wenn Brechen von den Grenzen richtig gemacht wird von den Übenden im Zusammenhang mit Strahlung von Metta in allen Richtungen an alle Wesen, der Übende geht in Samadhi hinein. Samadhi von Metta, dann übt man allmählich angrenzende Sammlung, erste, zweite, dritte Sammlung. Wenn man Meister wird, dann die Grenze von dieser Sammlung ist dann Befreiung in reinen, reine Befreiung. Das ist dritte Befreiung in den 8 Sorten von Befreiungen. Sie haben gelernt, die man im Buddhismus übt, indem man ein Meister von Samadhi sein möchte. Die dritte Befreiung ist erste und zweite Befreiung ist mit nicht schönen Objekten und dritte Befreiung ist mit schönen Objekten. Dritte, vierte Sammlung mit schönen Objekten. Wenn Sie Meister von dieser Sammlung sind, der Geist springt automatisch in diese vierte Sammlung im Sinne von schönen Befreiung. Sollen Sie erleben, sehr wichtig. Aber erst muss man Meister sein von der dritten Sammlung in Metta. Automatisch, wenn man übt, dann geht es bis zur dritten Sammlung. Warum? In dritter Sammlung ist noch Sukha, Glückgefühl. Und Sie, wenn Sie Metta üben, Sie betrachten alle Wesen im Sinne von Sukha. Nicht wahr? Sukhavati. Sukhavati ist Rheinland von Amitabha. Was heißt Vati? Vati bedeutet in Sanskrit, es enthält. Es enthält grenzlose Sukha. Sukha-Etymologie auch sehr, sehr Sanskrit zu lernen, macht wirklich Spaß. Ka, wenn Sie Wörterbuch nachschlagen, was bedeutet Ka? Himmel. Sukha, guter Himmel. Guter Himmel heißt angenehme Gefühl. Dukkha, schlechter Himmel, heißt nicht angenehme Gefühl. Wenn wir angenehme Gefühl haben, wir befinden uns in guten Himmel. Wenn unangenehmes Gefühl, wir befinden uns in schlechten Himmel. Warum? Sehr interessant. Gefühl ist was? Resultative. Die Gefühle, die an denen wir anhaften, sind resultative Gefühle. Wir anhaften nicht oder wir anhaften sehr, sehr wenig an dem, was wir gerade direkt mit den Augen erleben. Was wir anhaften, ist dann dieses resultative Gefühl, wo an die Tendenzen dann zum Ausdruck kommen. Wir haben gestern von Tendenzen gesprochen. Wie heißen sie? Anushaya. Tu. Vietnamesisch. Tuin Min. Und die positive Tendenzen heißen? Adyashaya. Ilo. Wir üben Buddhismus, damit wir die positiven Tendenzen entwickeln und die negativen Tendenzen mindern. Das ist unser Ziel. Wir üben Metta, damit wir Ila von Adosa, was heißt Adosa? Nicht Pratigha, nicht sich ärgern. Meditation, Sila, Samadhi, Panya zu üben ist die drei Wurzel von heilsamen Tendenzen, Ila, zu stärken. Indem man über unschöne Objekte meditiert, man stärkt die Ila, Adyashaya, Tendenz, positive Tendenz zu was? Zu Alobha, nicht anhaften. Wenn man Metta übt, man stärkt die positive Tendenz zu nicht sich ärgern. Ja, wenn man über bedingte Entstehung meditiert, man stärkt die positive Tendenz zu Nichtverblendung. Auch wenn man Metta übt, ist auch stärkt man die positive Tendenz zu Nichtverblendung. In dem Nichtanhaftung ist auch Nichtverblendung. Das muss man verstehen. Deswegen, wir haben gestern rezitiert die 11 Vorteile von Metta. Das ist Stärken von Ila, von Adyashaya, Tendenz zu Alob, zu Adosa, nicht ärgern, nicht Hass. Ja. So sollte man verstehen. Dann wird es klar, was wir machen. Also, die positiven Tendenzen, die haben schon erklärt, ist Alobha, Adosa, Amoha, Nisarana, Nekama. Das sind die grundpositiven Tendenzen, die man durch Meditation stärkt. Und damit schwächt man die negativen Tendenzen, die sich dann anhaften, sich ärgern, Verblendung, Stolz. Zweifel. Unrichtige Ansicht. Nitya Drishti. die werden schränken, geschränkt. Jetzt, indem wir konsequent die Übung gemacht haben, brechen von den Grenzen, was passiert? Wir haben sozusagen gearbeitet, um Shamatha Nimitta zu schaffen. Ohne Shamatha Nimitta kommt man nicht in Versenkung. Was heißt Shamatha Nimitta? Abbild, der Michael hat mich korrigiert, kein Zeichen, sondern Abbild. Abbild im Geiste, feinere Abbild im Geiste, das es ermöglicht, von der Sphäre von Wahrnehmung, wo man durch Sinnen definiert wird, zu Wahrnehmung, Sphäre von Wahrnehmung von feinen Gestalten, das heißt Rupa, feine Gestalt, Satya. In Buddhismus, ganze Kosmologie ist basiert auf diese feinere Zustände des Geistes. Ja? Wenn Sie Buddhismus lernen, bestimmt muss man diese Sachen lernen. Im Buddhismus gibt es drei Sphären zur Wahrnehmung, die dann die Samsara darstellen. Sphäre von Wahrnehmung, wo man durch fünf Sinnen kontrolliert wird, Sphäre von Wahrnehmung von feinen Formen und Sphäre von Wahrnehmung von formlosen Objekten. So hierarchisch gegliedert. Wenn wir wollen, wenn wir Versenkung üben, wir versenken uns in feinere Formen. Diese feinere Formen heißen Rupa. Damit man die Sphäre von Wahrnehmung, die durch fünf Sinnen dominiert ist, Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper, Berührung, man braucht ein Objekt, fein Objekt, das es erlaubt, diese Sphäre von Wahrnehmung zu verlassen und in Sphäre von feinem Wahrnehmung einzugehen. Der Buddha hat immer betont, Meditation ist Prozess von Feinerung von dem Objekt, das gleichzeitig geschieht mit Verfeinerung von was? Empfindung, Vedana und Geist, Citta. Parallel wenn Objekt verfeinert wird, Empfindung wird verfeinert, und Geist wird verfeinert. Wenn Objekt, Empfindung und Geist wird verfeinert, wir können verlassen die Sphäre der Wahrnehmung, wo wir von fünf Sinnen unsere Wahrnehmung dominiert ist und man geht in Sphäre von Wahrnehmung von feineren Formen, wo die Wahrnehmung von den fünf Sinnen geht in Hintergrund. Ja, um das zu erreichen, man braucht Shamatha Nimitta, Abbildung, geistliche, feines geistliche Bild von dem Objekt. Das erlaubt auch feinere Wahrnehmung und feineren Geist. Ja, klar. Das ist wichtig, diese Sachen klar zu sehen, wenn Sie es dann erklären möchten. Das sind die sehr wichtigen Grundlagen für Verständnis von Meditation. Warum meditieren über Amitabha, Sukhavati? Um feinere Objektwahrnehmung und Unterscheidung zu schaffen. Dann gehen die fünf Sinnen in den Hintergrund. Wahrnehmung, das durch fünf Sinnen dominiert wird, ist verglichen in Abhidhamma, wenn sich zwei Bocken mit Hornen oder wenn sich Kunsang mit wie heißt Gepsang. Aber besser Beispiel ist diese zwei Böcke, die sich streiten und dann Empfindung durch von feinem Objekt, geistliche Empfindung ist so wie zwei Ballen von Baumwolle, Cotton, die sich reiben, sehr fein. Deswegen der Geist kann sich versenken, wenn Impact von den Sinnen grob ist, der Geist kann sich nicht versenken. Ja? So, dann, wenn wir Metta, Karuna, Mudita, Upekkha üben, wir haben erklärt, Spezialität ist, was? Objekt wird endlos. In welchen anderen Meditationen Objekt wird endlos? Zum Beispiel Casinas macht auch Objekt endlos. Oder wenn sie Bodhisattva weggehen, Leerheit, Objekt wird auch endlos. Wenn man Zen übt, Objekt wird endlos. Objekt wird endlos. Endlos. Ohne Grenzen. Sunyata hat keine Grenzen. Deswegen, wir haben gesagt, wenn Sie den Weg von Bodhisattva, was ist die Erleuchtung von Bodhisattva? Phagen, was ist Phagen? Auf Vietnamesisch, wie sagt man Phagen? Empfang, Toleranz von Dharma. Auf Vietnamesisch, wie sagt man? Ren Night Ren. Pháp nhẫn. Dạ. Pháp nhẫn. Arahat anderes. Er unterscheidet zwischen Nirvana und Samsara. Indem er über Unbeständigkeit der allen Phänomenen, dann der Geist wendet sich von Unbeständigkeit zu Nirvana, zu dem Objekt, das man nicht fassen kann, das kein Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart hat. Deswegen ist es Objekt von Befreiung. Aber Man wendet sich, nachdem man dieses Leiden von Vergänglichkeit verstanden hat, dann geht man durch die Stadien von Samatha, erst entstehen und vergehen, dann nur vergehen und dann allmählich wendet sich der Geist zu dem Objekt der Befreiung. Das ist Prozess, wenn man den Weg von Arahat geht, auch Bodhisattva, in dem, wie Yogacara Bhumishastra Asanga sagt, wenn man den Weg von Arahat geht, es ist kein Widerspruch zu dem Weg von Bodhisattva, aber meistens Weg von Arahat ist, dass man sich wegwendet von Unbeständigkeit. Weg von Bodhisattva ist Phagen, Toleranz von Dharma. Was heißt Toleranz von Dharma? Alle Dharmas sind gleich. Also, dann gibt es beim Bodhisattva keine Ernüchterung am Ende. Ernüchterung? Ernüchterung gibt es. Natürlich. Bei Arahat ist das ja so. Er wendet sich ab, weil er... Bei Bodhisattva auch Ernüchterung. Aber Objekt von Ernüchterung geht nicht in dem Sinne, dass er sich wegwendet. Aber Ernüchterung geht in dem Sinne, dass er die Gleichheit von allen Phänomenen durchdringt. Das ist Ernüchterung von Arahat. Dann ist nicht-dualistisches Verständnis von Nirvana. Also Soheit. Soheit ist nur ein. Samsara ist Soheit. Nirvana ist Soheit. Erde ist Soheit. Wasser ist Soheit. Vedana, Empfindung ist Soheit. Wahrnehmung ist Soheit. Alles ist Soheit. Indem alles wird Soheit, der Bodhisattva kann, wendet sich nicht und er meditiert an wahre Xiang, Shixiang, wie sagt man, wahre Zeichen von Realität. Wie sagt man, wahre Zeichen, ne? Shixiang, wahre. Tattoo. Wahre Zeichen, sagt man, Abbildung, nur eine Realität von Leerheit, keine andere Realität. Dann wenn nur eine Realität, man wendet sich nicht von etwas. Das ist der Unterschied. Und diese unmittelbare Erfahrung von einer Realität heißt eben Toleranz von Dharma oder Empfang von Dharma. Phagen. Dharma Kshanti. Wenn der Bodhisattva erlebt Dharma Kshanti, er wird was? Er kann sich nicht wenden von dem Prozess, Buddha zu werden. Das ist zu erreichen. Wenn ein Arahat Sotapanna wird, er ist auch, kann sich nicht wegwenden von dem Prozess von Befreiung. Indem er unmittelbar Nirvana erlebt hat, er kann nicht weggehen. Er, auch wenn er sehr nicht fleißig ist, nach 7 Leben wird er zu Arahat. Bodhisattva, wenn er unmittelbar Toleranz von Dharma erlebt hat, er kann sich nicht mehr wenden von dem Wege zu Buddha-Zustand. Gedanken, das ist was, wenn wir den Weg von Arahat, den Weg von Bodhisattva verstehen möchten, das ist was wir kontemplieren sollen. Alle diese geliebte Entwicklung von Bodhicitta, große Entwicklung von großem Mitgefühl, ist um den Zweck von Toleranz von Dharma zu erreichen, nichts anderes. Warum meditieren wir über Amitabha Sukhavati? Auch Toleranz von Dharma. In Sukhavati alles ist Dharma. Die Vögel sprechen Dharma sogar. Nicht wahr? Das ist Symbol von was? Für Dharma Kshanti. Wenn man Dharma Kshanti erreicht hat, der Präsenz von Amitabha garantiert, dass man zu Buddha wird. Und Präsenz von Amitabha ist Präsenz von Dharmakaya, von Dharmata. In Dharmata alle Phänomene werden zu Dharma. Alle werden gleich. Jetzt, wir haben am Anfang schon erklärt, was haben wir erklärt? Zweck von den vier Bodhisattva, von den vier Brahma-Viharas ist was? Nicht unterscheidende Weisheit und Dharma-Toleranz zu erleben. Nach der Lehre von Sutra Alankara. Dann der Bodhisattva auch erlebt diese feine Zustände des Geistes als Soheit, Mittel zur Soheit. Die formlose Zustände auch als Mittel zu Soheit. Alles ist Mittel zu Soheit. Das ist der Unterschied. Jetzt nach der Lehre von Abhidhamma, wenn unser Geist ist in der Sphäre von sensuellen Wahrnehmung, wir können nur kleine Weisheit üben. Wenn es in der Sphäre von feinen Formen, wir können große Weisheit üben. In der Sphäre von Befreiung, Nirvana, wir unbegrenzte Weisheit. Dann diese Meditationen, vier Meditationen ist auch ein Mittel vor Verständnis von grenzloser Weisheit, in dem Objekt ist grenzlos. Nirvana ist auch grenzlos. Tathata ist auch grenzlos. Wir reden von einer Verfeinerung von Objekten, damit wir größere Weisheit entwickeln können. Und Jesus mit Sphäre der formlosen Objekte kann man da nicht. Da sind auch die Objekte ist grenzlos in Sphäre von auch grenzlos. Aber es ist nicht mit sehr entwickelter Weisheit verbunden. In dem Konzentration ist zu stark. Der Buddha stirbt in vierten Sammlung, in dem diese Weisheit und Konzentration sind ausgeglichen im vierten Jhana. Deswegen er geht in Nirvana ein in vierte Sammlung. Und die Arahats auch am liebsten meditieren in vierten Sammlung. Ich habe gehört, dass er, der Buddha, bevor er ins Nirvana gegangen ist. Nach oben, nach unten und wieder zu vierte. Er hat gesagt, neunter wieder zurück. Mhm. Was hat das für einen Sinn? Dass alle Erscheinungen von Punkt von Yogacara sind sozusagen Geist erzeugt. Das hat es von Sinn. Hm. Sein Geist von dem Buddha ist unbegrenzt. Hm. Und jetzt der Unterschied zwischen Nirvana von den Arahats und Nirvana von Buddha ist was? Das ist sehr wichtig zu verstehen. Nirvana von den Arahats ist nicht mit Formen verbunden. Nirvana von Buddha oder Nirvana, das die Bodhisattva eben, Form und Geist sind zusammen. Nirvana Sutra erklärt es am besten. Das ist dann Symbol von Sukhavati. Form und Geist sind eins. Leerheit, nur eine Realität, Leerheit. Nicht zwei Realitäten. Deswegen der Buddha geht in Nirvana, in vierte Sammlung, wo Form und Geist und er wird dann Ziel von Bodhisattva, das dann erreicht wird durch Buddha, ist die Objekte zu meistern. Dann schafft Objekte, die er will. Alle Objekte schafft er, wie es ihm gefällt, weil er nur reflektiert die Objekte, die er schon erfahren hat. Und er hat erfahren alle Objekte im Sinne von Weisheit. Das ist dann Nirvana von Buddha. Dann diese Freiheit, Meister sein von Objekten, erreicht der Bodhisattva in achten Stufe. Putung, die Achala Bhumi, nicht bewegt. Aber das ist noch nicht Ende. Putung, wenn ein Bodhisattva echte Achterbhumi erreicht hat, dann er ist so wie Arahat. Er hat keine Befleckungen mehr, aber er meistert alle Objekte. Dann im neunten Bhumi, er nicht nur meistert alle Objekte, aber er meistert für sich selbst, aber auch für die andere Wesen, er kann alle Objekte manifestieren. Dann in 10. Bhumi ist er bereit, sich vorbereiten für Zustand von Buddha, indem er durch diese 8 und 9 dann in Centerbhumi heißt. Wie heißt Centerbhumi? Dharma, ja. Dharma Mega. Fayin. Er wird diese Wolke von Dharma. Wenn er Wolke von Dharma ist, dann er ist. Er kann meistern den Prozess von Wiedergeburt und Tod. Und das ist Ziel von dem Bodhisattva-Weg. Tradition des Dalai Lama. Es gibt Dalai Lama. Das muss, dann müsste er auch Centerbhumi erreichen. Nicht unbedingt. Damit er seine Wiedergeburt nicht bestimmt, wo er. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Aber wohl Achterbhumi. Aber Centerbhumi, dann er wird in Sushita geboren und dann kommt er als Buddha zurück. So wie Maitreya. Das ist sehr schwer. Das passiert mal in wie viele Millionen Jahre, weiß ich nicht. So, dann wir haben uns bemüht, diese Brechen von den Grenzen zu üben. Dann wir können lernen, wie man in Versenkung hineingeht. Und Nachmittag vielleicht oder morgen lernen wir, wie man die Metta strahlt in alle Richtungen und auch wie man Karuna, Mudita und Upekkha strahlt. Nur also kurzer Hinweis. Dann, wenn man in Versenkung mit Metta, nachdem man tichtig geübt hat, die Brechen von den Grenzen eingehen möchte, man wählt sich einen Person. Man kann nicht, wenn man immer Objekte ändert, man kann nicht in Versenkung gehen. Man muss bleiben bei einem Objekt. Wenn man schon Versenkung hat, dann braucht man nicht lange bei einem Objekt zu bleiben, weil man hat, der Geist hat Kraft, sich versenken. Aber indem man erste Mal Versenkung mit Metta erleben möchte, muss man konsequent bleiben bei einem Objekt. Sonst geht es nicht. Dann muss man sich wählen ein Objekt, das hat gewisse Qualitäten, damit man lange, lange Zeit bei dem Objekt bleibt, ohne dass der Geist wird Hindernisse haben. Fünf Hindernisse, das sind Hindernisse zur Versenkung, zur Reinheit des Geistes. Im Zustand von Versenkung, Geist ist vollkommen rein. Damit der Geist vollkommen rein wird, er muss sich fixieren. Wenn er sich nicht fixiert, er wird beeinflusst von den tiefen Tendenzen zu Anhaftung an Schäme und sich wehren zu dem, was er nicht mag, nicht wahr? Deswegen Versenkung heißt Apana. Apana ist Vitarka, die Kraft des Geistes, das den Geist fixiert an Objekt. Man hat gemeint, man muss sich eine Person aussehen. Ist es möglich, diese Person man ist nur nicht Buddha oder Bodhisattva, ist das anzunehmen? Das ist dann andere Meditation. In der Theravada wird nicht so erklärt. Warum? Es hat zu tun mit Bhavanga. Man darf nicht über toten Person, man darf nicht toten Person nehmen, weil sein Bhavanga hat sich geändert. Und Bhavanga von Bodhisattva ist was? Hat Bodhisattva Bhavanga? Bhavanga von Bodhisattva ist was? Keine so Bhavanga mehr. Ja, so heißt. Er hat keine Bhavanga, so heißt. Deswegen. Bodhisattva ist Buddha. Also Avalokiteshvara und ja. Dann, man kann dich nehmen. Ja. Dann Meditation geht anders. Bhavanga von normalen Wesen, die noch nicht Buddha sind, ist Vipaka, resultative. Und das sich ändert, wenn man stirbt, dann wird andere Zustände. Zum Beispiel, ich nehme seine Heiligkeit Dalai Lama als Objekt. Okay, kein Problem. Vielleicht ist er schon Bodhisattva. Nein, er ist noch nicht. Zum Beispiel. Aber Bodhisattva ist Buddha, aber Bodhisattva ist auch einer, der sich nach dem Zustand von Buddha strebt. Das ist auch Bodhisattva. Du bist auch Bodhisattva in dem Sinne. Alle, die sich nach dem Zustand von Buddha streben, sind Bodhisattvas. Genauso wie alle, die sich nach dem Zustand von Arahat streben, sind Schüler. Aber im wahren Sinne der Arahat ist nur echte Schüler. Alle, die sich nach Zustand von Buddha streben, sind Bodhisattvas. Aber der wahre Bodhisattva ist der Buddha selbst. So, dann der, um die Sache ein bisschen kurz zu machen, Person, dass man sich wählt, erstens, indem man lange bei ihm bleiben sollte, wenn man noch nicht Versenkung hat. Wenn man Versenkung hat, ist nicht so wichtig. Aber wenn man nicht Versenkung hat, Person soll mit von selben Geschlecht. Wenn man weiblich ist, dann weiblich in Person. Wenn man maskulin ist, dann maskuline Person, männliche Person. Zweitens, diese Person soll leben, indem er schon an, er ist noch an resultative Geist gebunden. Einer, der lebt, ist an resultative Geist gebunden. Auch Arahat, auch sogar der Buddha, solange er lebt, hat Buddha nicht mehr. Buddha ist resultative Geist, wird Soheit. Aber Bodhisattva, der noch nicht Buddha ist, lebt immer noch mit resultativen Geist. Deswegen der Buddha sagt, dass die Karmas auch in Millionen und Millionen von Kalpas kann man nicht löschen. Ein resultativer Geist kann man nicht löschen, solange man nicht Buddha oder Arahat wird. Naja, es gibt auch Meinungen, dass sogar der Arahat kann nicht löschen, der resultativen Geist. Nach Millionen und Millionen von Kalpas. Er wird Buddha werden. Das ist Lotus Sutra Lehre. Weil Realität ist nur eine. Dieser Zustand von Arahat ist nur ein Mittel, um Buddha zu werden. Aber das ist viele, viele verschiedene Meinungen. Wir lassen das. Dann, dritte, diese Person, dass man sich wählt, sollte was? Sollte nicht zu familiär sein, nicht Mutter, Vater, indem man Mutter, Vater wählt. Man denkt, ah, er war so zu mir, nicht so zu mir, man wird sentimental, diese Anhaftungen kommen, die sind sehr tief in uns. Dann man wählt einen Person, das man respektiert, wegen seiner Tugenden. Einen Lehrer, den man respektiert, besonders spirituelle Lehrer. Dann wieder dasselbe Prinzip, das Sie schon gemacht haben. Man visualisiert ihn nur Gesicht, nicht ganzen Körper bis zur Schulter, entspannt, mit weichen, kleinem Lächeln. Man am besten, wenn man nicht so gute Kraft von Visualisation hat, man nimmt eine Fotografie von dem Person, so wie Tungtse Phase wegen Dalai Lama, dann visualisierst du mit geschlossenen Augen, mögest du ohne Feindschaft und so weiter hier, wenn diese Bild, Abbild nicht so klar wird, dann wieder Augen öffnen, wieder, bis dieses Bild ist sehr, sehr klar geprägt in Bewusstsein. Und wenn das Gefühl sich nicht ändert, Objekt sich nicht ändert. Objekt muss nicht unbedingt klar sein, dass man die Augen sieht, und aber es muss klar genug sein, damit das Gefühl sich nicht ändert. Dann, Objekt bleibt, verfeind, Abbild bleibt, Wahrnehmung bleibt selbe, Empfindung bleibt selbe, und Objekt wird verfeinert und man vertieft sich. Und dann genau wie bei anderen Objekten von Versenkung, man kann sehen dasselbe Objekt in Grundlage von Bewusstsein und unterscheiden die, die Faktoren von Versenkung, Vitarka, Vichara, Piti, Sukha, Ekagata. Dann weiß man, aha, erste Versenkung. Dann man sieht Nachteile von Vitarka Vichara, dann zweite Versenkung, dann Nachteile von sich erfreuen, Piti, und dann dritte Versenkung. Und so übt man dann heute, jetzt, morgen genug gesprochen. Wir machen, machen Sie bitte Experiment. Dann Sie gehen erst mit sich selbst, fangen an, dann jetzt, indem sie nicht so viel Zeit haben, dann sehr, sehr schnell diese Finstersonen bei den Personen, die so Feinde oder nicht sympathisch sind, vielleicht ein bisschen länger bleiben und dann dieses ein Person wählen. Und bleiben. wenn Zeit nicht genug, dann sie können gleich von sich selbst zu diesem einen Person. Es geht auch. Wenn man mehr Zeit hat, dann erst diese drei Gruppen. Wenn wenig Zeit, dann vielleicht nur ein oder zwei und von jeder Gruppe. Und dann zu den Personen, dass sie allmählich ihr Objekt von Versenkung anwenden möchten. Und nachmittags dann üben wir die Strahlung von Metta in allen Richtungen und die zwei dann verbinden sie. Wenn nicht genug Zeit, dann einmal eine Person Versenkung und einmal wieder nächstes Mal Strahlung von Metta. Aber immer mit sich selbst anfangen. Ja? Dann Abend werden wir noch diskutieren, morgen haben wir noch auch Zeit. Dann bitte experimentieren Sie, machen Sie eigene Erfahrung. Und dann, bevor wir wegfahren, wir werden noch ein bisschen Anweisungen geben über Karuna, Mudita und Upekkha und wie man es verbindet. Ja? Okay, dann machen wir eine Pause. Gibt es irgendwelche Fragen über das, was ich gesagt habe? Okay.